für Benzin. Politisch. Es gibt kaum noch Wasser auf der Welt. Wasser. Krieg um der Wasser. Krieg um Wasser. In diesem Wüstenland bin ich der Einzige, der vor den Lebenden und den Toten flieht. Meine Welt ist Feuer und Blut. Hier ist alles nur Schmerz. Das sind unsere Feinde, sie jagen uns mit Knüppeln, bis wir schweigen. Doch wir führen diesen Endkampf auch alleine. Sie nehmen dir deinen Besitz und meinen damit, dich zu brechen. Doch in Wahrheit wirst du stark, du willst die Wut nicht mehr verstecken. Hör die Melodie des Schmerzes, Bomben hageln auf dein Schädel. Es tut weh, alles zu verlieren, als erschlage man dich mit Nägeln. Du musst die Sache regeln, werd zum Krieger für die Sache. Opfer alles, was du hast, einzig aus Liebe zu der Rasse. Sie vergiften deinen Geist, damit es Leere ist, was bleibt. Doch du lebst dein Leben rein und es wird Stähler an deinen Leib. Und du musst alles mobilisieren, all die Fehler korrigieren, dann werden all die Stimmen leiser, die danach trachten, dich zu dominieren. Du guckst aus stolzen Augen in ein Heute, das nicht echt ist. Einsam sind sie gerecht, noch ihre Säuberung wird schrecklich. Sie verfolgen uns, sie foltern uns in undenklichen Versionen. Isolation ist dann die Folge ihrer unendlichen Repressionen. Hör den Klang der Ketten, die danach trachten, dich zu knechten. Dein Werk ist erst am Sterben, wenn sie die Kraft in dir zerbrechen. Ihr Auftrag ist und bleibt es, über die Massen zu bestimmen. Drum halt Stand und rebelliere, bevor die Schlange dich verschlingt. Siehst du nicht all die Taten der regierenden Psychopathen? Die umerzogenen Menschen sind ihre moralischen Soldaten. Die Mehrheit ist noch ein Teil ihrer Gesinnungspolizei. Doch erkennen sie erst den Weltfeld, ist ihre Tyrannei bald vorbei. Das System ist ein Programm, es unterliegt dir alles einem Kreislauf. Drückst du auf Reset, hört der Film in deinem Geist auf. Die Bilder werden klarer, diese Welt endlich verständlich. Die Erinnerung scheint wertlos, weil du erst jetzt ein freier Mensch bist. Erwacht aus einem Traum, steigt dein Puls und du bist drauf. Und dran zu explodieren, weil du rennst, doch kannst nicht raus. Denn du bist gefangen in einer Welt, die am Brennen ist und voller Drogen. Die Ursache ist klar, doch sie zu nennen ist noch verboten. Sei was du bist, hör auf dein Blut, denn die Freiheit ist unser Endziel. Ihr Gott hat sie erwählt, uns zu knechten und darum hängt sie. Wir bestrafen uns für die Wahrheit und schränken kontinuierlich unser Recht ein. Doch vergesst nicht, wer Staatsgewalt erduldet, wird letztlich doch im Recht sein. Jeder Mensch hat einen Auftrag, auch wenn du ihn nicht kennst oder vielleicht auch gab's. Die Rebellion beginnt in dir, drum hebt die Faust und bleibe lautstark. Erhebt euch aus der schweigenden Masse, damit die Totenstille bricht. Unsere Knochen können sie brechen, aber unseren Wille nicht. Hör den Klang der Ketten, die danach trachten, dich zu knechten. Dein Werk ist erst am Sterben, wenn sie die Kraft in dir zerbrechen. Ihr Auftrag ist und bleibt es, über die Massen zu bestimmen. Drum halt Stand und rebelliere, bevor die Schlange dich verschlingt. Siehst du nicht all die Taten der regierenden Psychopathen? Die umerzogenen Menschen sind ihre moralischen Soldaten. Die Mehrheit ist noch ein Teil ihrer Gesinnungspolizei. Doch erkennen sie erst den Weltfeld, ist ihre Tyrannei bald vorbei.